Nummer 36. Hallo Pavel, hier ist Jana. Wegen eines Wasserschadens in Raum 3 musste ich die Belegung für morgen überarbeiten. Das Problem ist die Größe der Räume. Laut System sind deine Termine ausschließlich in Raum 4. Nur ein Patient ist in Raum 5 gebucht. Ich habe jetzt alle deine Patienten dorthin verlegt. In 4 ist mehr Platz und dahin könnten dann die Kollegen ausweichen, die eigentlich in 3 wären. Im Notfall kannst du aber den Sportsaal nutzen. Bitte melde dich, wenn du Einwände hast.